ist wie ein Twister. Die Wirklichkeit hat viele Gesichter. Schwere Entscheidung wie ein Richter. Für viele fair, für viele unfair. Yo, danke sehr, ich erwarte ein bisschen mehr. Menschliches, freundliches. Leute sagen, ich soll realistisch bleiben. Alles zerfällt in Unwahrheiten. Unkontrolliert wächst die Wut in mir. Bilder bleiben im Hals stecken wie ein Vampir. Die Jugend rebelliert, klar, seit der Geburt. Diskriminiert, inhaftiert, zensuriert. Die Perspektiven sind abgefuckt. Wie die Rekruten, alle wollen zum Militär. Und dann mal gucken, das Land dienen und dann verbluten. Also sag mir, wo der Gipfel liegt. Und ich mach mich auf den Weg. So viele Leute, die bereit sind, meinen Weg zu weisen. Dankeschön, ich schaffe es aber allein. Denn jeder Idiot kann ein Feind und ein Ratgeber sein. Arschkriecher werden bekämpft mit System. Also Glückwunsch und Liebe für eine sichere Welt ohne Liebe. Die wollen Leute mutieren, Verbrecher in den Weltall katapultieren. Für die Schüchterne so viel Drogen, alle sind so zufrieden und keiner wird betrogen. Eine Nation ohne Orientierung, die Sklaven der Regierung. Dann schauen, testen, kaufen direkt vor Ort. Worauf Vertrauen ist Mord, kompetente Fachberatung ist erforderlich. Gesellschaft, die Bomben machen nicht nur Tick-Tack. Schizophren, paranoid, Sachen erzählt und ihr erlebt. Schwimmen nie mit Angst vor dem Wasser, Angst vor der Täuschung. Religiöse Überzeugung, Sünde ist gleichzeitig deine Erleuchtung. Schwimmen nie mit Angst vor dem Wasser, schwimmen nie mit Angst vor dem Wasser, Angst vor der Täuschung. Libertar o pensamento, só me resta confiar nas vozes do sentimento. Alcançar as profundezas do sabor da vida. Erros antepassados ajudam a encontrar uma saída deste túnel imenso. Encara a realidade e verás a luz. Todos nós merecemos carregar aquela cruz. A solução contribui e evolui mentalmente. Com tanta poluição todo mundo está doente e carente. Estamos todos infectados com uma doença. Erros antepassados na consciência. Tristeza é enorme ou até infinita. A que dá mais valor a este viver? São muitas as crianças a tentar sobreviver. Não há palavras para o descrever e o ódio continua a florescer. Será que não há mesmo nada a fazer? Será que ninguém nada irá fazer? E fica aqui sentado a olhar sobre este mundo. É isto que chamam evolução. Saudade é o que sinto, cinza é o que resta. O meu sítio sempre foi o abrigo da floresta. Grito da floresta, gente que não presta. Auto destruição, vejo só o que resta. Não resta nada, tudo o vento levou. Cinza é a palavra que na memória queimou. E fica aqui sentado no vazio, sem nada. Até já me sinto como um peixe fora d'água.